Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2, Weimar, 19. Oktober 1787. Ich hätte dir heute so viel zu schreiben, aber ich finde keine Zeit. Schon 3 Tage kann ich nicht dazu kommen. Reinhold sind hier, und dieses hat mich von einer Partie zur andern gezogen. Diesen Morgen reisen sie ab. Kommenden Donnerstag, wenn's Gottes Wille ist, erfährst du mehr. Mein Kopf ist so voll, dass ich durchaus nichts Klares von mir geben kann. Huber sage unterdessen, dass Dahlberg den Carlos geben lassen wird, dass also Hoffnung da ist, Geld von ihm zu bekommen. Wie sieht's denn mit seinem Stücke aus? Er soll doch eilen und es mir schicken. Gegen Neujahr werden die Verschwörungen herauskommen. Ich muss fort, also prolongiere mir bis auf den nächsten Posttag. Ich werde dir viel zu schreiben haben und auch Huber. Die guten lieben Weiber grüße 1000-mal. Dein S.